мы продолжаем серию наших проповедей Und wir machen weiter «Больше mit der Predigt-Serie, жизни». Also mehr Leben. Мы будем двигаться дальше, размышлять о жизни. Also wir wollen weitergehen und über das Leben nachdenken. Мы будем смотреть на жизнь через Слово Божье. Wir werden unser Leben durch das Wort Gottes sehen. И в прошлое воскресенье мы говорили о том, что чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Und letzten Sonntag haben wir davon geredet, je mehr du gibst, desto mehr bekommst du. Чем больше ты посвящаешь свою жизнь Богу, je mehr du dein Leben Gott hingibst, тем больше жизни приходит в твою жизнь. Desto mehr Leben kommt auch in dein Leben hinein. И я хотел бы сегодня с вами поразмышлять на одну интересную тему. Und ich möchte heute mit euch auf ein sehr interessantes Thema nachdenken. Знаете, где есть жизнь, там есть и вера. Wisst ihr, wo es Leben gibt, dort gibt es auch den Glauben. И больше жизни, mehr больше Leben, веры. Mehr Glauben. Да, моя тема называется сегодня «Активируй твою веру». Und mein Thema heißt heute «Aktiviere deinen Glauben». Но прежде чем мы начнем, Aber bevor wir anfangen, я хотел бы вас спросить. Wollte ich euch noch eine Frage stellen. Кто из вас верит, что Бог сотворил человека? Also wer glaubt von euch, dass Gott den Menschen geschaffen hat? Почти все. Also fast alle? Аминь. Слава Amen. Богу. Gott sei ну Dank. Хорошо, а вопрос okay. посложнее. Jetzt eine schwierigere Frage. А кто верит из вас, что Илия, пророк Илия в Ветхого Завета? Also wer glaubt von euch, dass der Prophet aus dem Alten Testament, der Elia, что он был живым взят на небеса. Dass er lebendig in den Himmel genommen wurde. Не все. Also nicht alle. То есть вы реально верите, что вот шли два человека. Also ihr denkt tatsächlich, dass zwei, drei Leute гелaufen sind. И тут такая колесница на землю. Und plötzlich kommt ein Wagen vom Himmel herab. Да, и этот Елисей идет, пророк Илия и ученик его Елисей. Und da läuft der Prophet Elia und sein Schüler Elisa. Да, Елисей такой в шоке. Und der Elisa ist total schockiert. А пророк такой спокойный, как und всегда. Und der Prophet ist wie immer so ganz ruhig. И вот колесница прилетела, забрала и улетела. Und so kommt ein Wagen, nimmt ihn mit und fliegt wieder weg. Вы реально верите в это? Da glaubt ihr tatsächlich daran? Молодцы, значит, das все-таки здесь верующие собрались. Dann ist es tatsächlich hier, dass hier die Gläubigen sich versammelt haben. Ну хорошо, а как насчет Иисуса? Aber was ist mit Jesus? Вы верите, что он воскрес? Glaubt ihr, dass Jesus auferstanden ist? Да, то есть понимаете, дело в чем? Versteht ihr, was, worüber ich reden Дело не в том, möchte? Что он упал в обморок и его откачали через 5 also минут. Also es ist nicht so, dass er einfach bewusstlos geworden ist und man hat ihn dann wieder zum Leben erweckt. Нет, его взяли в плен. Nein, man hat ihn inhaftiert. Его избили настолько, что он потерял очень много крови. Man hat ihn so dermaßen geschlagen und gegeißelt, dass er sehr viel Blut verloren hat. Да, и потом живым его прибили ко кресту. Und dann hat man ihn lebendig an das Kreuz geschlagen. И для уверенности римский воин проткнул его копьем. Und für die Sicherheit, dass der auch tatsächlich tot ist, hat der römische Soldat ihm mit einem Speer in die Brust gestochen. Да, и затем его сняли с креста, он dann умер. Hat man ihn vom Kreuz runtergenommen. Его положили в гроб. Man hat ihn in eine Grabstätte gelegt. И на третий день Бог его воскресил. Und am dritten Tag hat Gott ihn auferstehen lassen. Вы в это верите? Glaubt ihr daran? Ну, слава Богу. Вы не подумайте. Вы не подумайте, я тоже верю. Also glaub mir, ich glaube auch daran. И это вообще это нужно верить, да? Und man muss eigentlich daran glauben. Почему? Wieso? Давайте мы прочитаем Евреям, глава 11. Lass uns mal Hebräer 11 lesen. Стихи 1 и 6. Das sind die Verse 1 und 6. Там написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. И стих 6. Und der Vers 6. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Эти два стиха в Библии говорят нам самое главное о вере. Also diese zwei Verse sagen das Wichtigste aus dem Glauben heraus. А именно, что это такое и для чего оно нужно? Wofür wir das brauchen und warum? Да, мы верим. Also wir glauben. Мы верим, что Бог создал человека. Also wir glauben, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Мы верим, что Илию забрала колесница живого wir на небеса. Wir glauben daran, dass der lebendige Elia praktisch mitgenommen wurde. Мы верим, что Иисус воскрес. Und wir glauben daran, dass Jesus auferstanden ist. Во все это мы верим, потому что мы читаем это в Библии. An all das glauben wir, weil wir das in der Bibel lesen. И как написано, вера – это есть уверенность в невидимом. Und wie es hier auch steht, dass der Glaube eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Да, мы этого не видели, но мы верим. Also wir haben das nicht gesehen, aber wir glauben trotzdem. Это все верно и правильно. Das ist alles richtig und es ist alles gut so. Но вот как обстоят дела в нашей личной жизни? Aber wie sieht das mit unserem persönlichen Leben aus? Верим ли мы, что Бог действует в нашей жизни? Glauben wir denn, dass Gott in unserem persönlichen Leben wirkt? Верим ли мы, что Бог наша защита? Glauben wir denn, dass Gott unser Schutz ist? И самый главный вопрос. Und die wichtigste Frage. Если ты во все это веришь. Wenn du an all das glaubst. То как эта вера выражается в твоей жизни? Dann wie zeigt sich dieser Glaube in deinem Leben? И наша тема сегодня называется «Активируй твою веру». Und unser Thema heißt ja heute «Aktiviere deinen Glauben». Что это значит? Как ее активировать? Was bedeutet das? Wie aktiviert man wieder den Glauben? И зачем? Und wozu? Если она есть. Wenn es da ist. Ну знаете, вот когда я покаялся, wisst ihr, als ich zu Jesus kam, als ich mich bekehrt habe, я стал верующим, bin ich gläubig geworden. Но это не случилось вот так вот раз, и я стал сразу прям таким сильно верующим. Aber es ist nicht gleich geschehen, dass es zack von jetzt auf gleich ein starker Gläubiger geworden bin. Мне рассказали об Иисусе, я поверил. Man hat mir über Jesus erzählt, ich habe an ihn geglaubt. Я принял Иисуса в свою жизнь. Und ich habe Jesus in mein Leben angenommen. Я стал как-то вот своими двумя словами молиться. Dann habe ich versucht, so mit meinen zwei Worten so zu beten. Читать Библию. Die Bibel zu lesen. И через несколько дней я пережил прикосновение Духа Святого. Und nach ein paar Tagen ungefähr habe ich die Berührung mit dem Heiligen Geist erlebt. Это так активировало мою веру. Das hat so sehr meinen Glauben aktiviert. Что в течение следующего года я ходил по земле, не касаясь ее. Dass ich innerhalb des nächsten Jahres fast geflogen bin und habe fast die Erde nicht berührt. Так говорили люди, которые also, меня видели. So haben die Menschen über mich erzählt, die mich gesehen haben. Так вот, я настолько поверил, also, ich hab so sehr geglaubt, что когда мой брат собрался поехать в больницу, dass, als mein Bruder sich bereit erklärt hatte, ins Krankenhaus zu fahren, я ему сказал, зачем ты, чё? Dann habe ich ihm gesagt, wieso willst du? У нас же Иисус целитель. Wir haben doch Jesus, den Heiler. Какие таблетки? Was für Tabletten? Ты чё, Бог же есть. Hör auf, wir haben doch Gott. Я каждому встречному хотел рассказать, как сильно Бог его любит. Also ich wollte jedem, den ich so in meinem Leben getroffen habe, über Jesus erzählen. Я практически на каждом шагу видел чудеса Божьи. Ich habe praktisch Schritt, also an jedem Schritt in meinem Leben Jesus gesehen. Gott seine Wunder. Потому что вера была активна. Weil mein Glaube aktiv war. А если человек не верит? Aber wenn der Mensch nicht glaubt, если вера не активна, wenn der Glaube nicht aktiviert ist, то тогда Бог, то тогда человек не увидит чудес в своей жизни. Dann wird der Mensch keine Wunder in seinem Leben sehen können. И вы знаете, каждый человек, который отдал свою жизнь Иисусу, und wisst ihr, jeder Mensch, der sein Leben Gott hingegeben hat, он получает этот дар Божий. Dann bekommt er diese Gabe Gottes. Веру. Den Glauben. И в Ефесянам 2:8 написано. Und in Epheser 2:8 steht geschrieben. Ибо благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар. Genau. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, sondern das ist die Gabe Gottes. Итак, вера это Божий дар. Also der Glaube ist die Gabe Gottes. Но иногда мы с вами забываем про этот дар. Aber manchmal vergessen wir über diese Gabe so in unserem Leben. И мы начинаем быть христианами по привычке. Und wir werden zu den Christen aus Gewohnheit. То есть я не пью, не курю, не ругаюсь матом. So ungefähr, ich schimpfe nicht, ich fluche nicht, ich rauche, ich saufe nicht. Я хожу каждое воскресенье в церковь. Ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde. Но вот Бога я как-то не слышу в своей жизни. Aber irgendwie kann ich Gott in meinem Leben nicht hören. Как-то я не вижу чудес в своей жизни. Irgendwie sehe ich keine Wunder in meinem Leben. И вот вера начинает утухать. Und so fängt der Glaube zu, ja, zu erlöschen. Да, но вера это то, что мы должны с вами сохранить. Aber der Glaube ist das, was wir miteinander alle bewahren müssen. Мы должны развивать нашу веру. Also wir müssen unseren Glauben weiterentwickeln. Но как она будет развиваться, если я ей не пользуюсь? Aber wie soll sie sich weiterentwickeln, wenn ich sie nicht gebrauche? Как я могу развивать мою веру. Also wie kann ich dann meinen Glauben weiterentwickeln? Итак, первое, also das erste, средство укрепления веры это молитва. Also der erste Mittel für die Stärkung des Glaubens ist das Gebet. Смотрите, как говорит отец, schaut her, wie der Vater sagt, который привел своего больного сына к Иисусу. Also der seinen kranken Sohn zum Jesus gebracht hat. И просил его исцелить. Und hat ihn darum gebeten, dass er diesen Sohn heilt. Вы можете это прочесть в Евангелии от Марка, 9 глава, 23-24. Das könnt ihr aus Markus 9 vorlesen, also für euch zu Hause lesen, die Verse 23 und 24. И сейчас здесь вы можете прочесть. Und das können wir auch jetzt hier lesen. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно, верующему. И тот час отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Jesus aber sprach zu ihm: «Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt». Und sogleich rief der Vater des Knaben mit den Tränen und sprach: «Ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben». «Верую, Господи, помоги моему неверию». Also, «Ich glaube, Herr, aber hilf meinem Unglauben». Эти слова являются краткой молитвой, обращенной к Иисусу. Das sind die Worte, die als kurzes Gebet an Jesus gerichtet sind. Средство укрепления веры – молитва. Der Mittel zum Stärkung des Glaubens ist das Gebet. Иисус здесь говорит: Und Jesus sagt hier, «Если сколько-нибудь будешь веровать, все возможно верующему». Wenn du glauben kannst, dann ist alles möglich dem, der glaubt. И мы видим, что этот человек обращается к Иисусу: «Верую, Господи». Und wir sehen ja hier, dass der Mensch sich an Jesus wendet und sagt: «Ja, Herr, ich glaube». «Помоги моему неверию». «Helfe meinem Unglauben». Когда твоя вера, она укрепляется в молитве. Also wenn dein Glaube im Gebet verstärkt wird, gestärkt wird. И когда ты заходишь в твою комнату. Und wenn du in dein geheimes Zimmer reingehst. Закрываешь свою дверь. Und machst die Tür hinter dir zu. И может быть, у тебя какие-то проблемы в жизни. Und vielleicht hast du irgendwelche Probleme in deinem Leben. Du bist müde geworden. Эти проблемы давят. Diese Probleme erdrücken dich. Что ты готов уже сдаться. Dass du schon bereit bist, aufzugeben. В такие моменты взывай к Богу. In solchen Momenten ruf zu Gott, schrei zu Gott. Он обязательно укрепит тебя. Er wird auf jeden Fall dich stärken. Он слышит тебя. Denn er hört dich. Он видит твое искреннее сердце. Er sieht ja dein aufrichtiges Herz. И он говорит тебе сегодня. Und er spricht heute zu dir. Я вижу твою нужду. Ich sehe deine Not. Я слышу твой голос. Ich höre deine Stimme. Я знаю желание твоего сердца. Ich weiß die Wünsche deines Herzens. Не торопи события. Und du sollst nicht die Ereignisse einfach beeilen in diesen. Also, du sollst keine Eile tun. Бог говорит: у меня все под контролем. Gott sagt: ich habe alles unter Kontrolle. Аминь. Аллилуйя. Ты доказал свою верность. Du hast deine Treue bewiesen. Да, ты падал. Ja, du bist gefallen. Но ты снова вставал. Aber du bist wieder aufgestanden. Я поднимал тебя снова и снова. Ich habe dich immer und immer wieder aufgehoben. Придет время. Es kommt die Zeit. И ты увидишь плоды твоей веры. Und du wirst die Früchte deines Glaubens sehen. Итак, наша вера, она укрепляется в молитве. Also unser Glaube, das wird gestärkt durch das Gebet. То есть, когда ты молишься, не просто автоматически. Das bedeutet nicht, wenn du automatisch betest. Не потому, что, ну, это надо, я же христианин. Nicht deswegen, weil es ein Muss ist, weil du ein Christ bist. Да, христианин должен молиться. Ja, der Christ muss beten. Потому что, знаете, вот, если стоит такая красивая машина, Wenn so ein Fall ist, dass ein schönes Auto da steht und sie glänzt so schön und die ist so richtig schön teuer, но у нее нет бензина в баке, aber sie hat keinen Sprit in ihrem Tank, то какой от нее толк? Dann welchen Nutzen hat sie? Вот так же и христианин без молитвы. Genauso ist ein Christ ohne das Gebet. Он красиво одет, er ist schön angezogen, красиво говорит, er spricht sehr schön, но какой в нем толк? Aber welchen Nutzen hat er? Если в его сердце нет Христа, wenn in seinem Herzen kein Christus da ist, если в его сердце не живет Слово, wenn in seinem Божье. Herzen das Wort Gottes nicht lebt. И когда ты молишься с верой, und wenn du im Glauben betest, Бог видит это и dann отвечает sieht на твои es Gott молитвы. Und antwortet auf dein Gebet. Ты видишь эти ответы, и твоя вера растет. Und du siehst diese Antworten und dein Glaube wächst. И мы прочитаем Римлянам 10 глава, 17 стих. Und wir lesen aus Römer 10, 17. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Когда мы принимаем Слово от Бога, also wenn wir das Wort von Gott annehmen, оно способно изменить нашу жизнь. Das ist fähig, unser Leben zu verändern. Вы знаете, Бог видит нас благословенными и счастливыми. Wisst ihr, wie Gott uns sieht? Er sieht uns glücklich und gesegnet. И поэтому, имея веру в Слово Божье, und deswegen, wenn wir Glauben an sein Wort haben in uns, мы должны себя видеть такими же. Müssen wir uns genauso sehen, wie Gott вера, uns sieht. Вера, она видит. Denn der Glaube sieht. Вера, она видит, и так, как мы видим себя, так мы и будем жить. Also, so wie wir uns sehen werden, so werden wir auch weiterleben. Вы знаете, Бог, Он безграничный Бог. Wisst ihr, Gott ist ein grenzenloser Gott. Но вера имеет ограничения. Aber der Glaube hat Grenzen. И эти ограничения ставим мы сами. Und diese Grenzen stellen wir uns selber. Вот, Есть такое мнение, да, что also, детей, es gibt so eine Meinung, у детей самая искренняя вера. Dass die Kinder das aufrichtigste Glauben haben. Да, сам Иисус еще говорил. Sogar Jesus selbst sagte mal, что если не будете как дети, не войдете в Царство denn, Небесное. Wenn ihr nicht wie Kinder seid, dann kommt ihr nicht in das Reich des Himmels. Вот такая короткая история о детской вере. Also so eine kurze Geschichte über das Kinderglauben. В одной деревне около месяца, уже в течение месяца не было дождя. Also in einem Dorf hat bereits seit einem Monat nicht mehr geregnet. И это грозило, конечно же, потерей урожая. Und natürlich war die Ernte in Gefahr. То есть деревня могла остаться без пшеницы, без картошки. Also das hieß dann für den Dorf, dass sie weder Kartoffeln noch Weizen hätten dann. И старейшины, лидеры этой деревни. Und die Leiter und die Ältesten von diesem Dorf. Они собрали весь народ в центр деревни. Die haben das ganze Volk versammelt. И стали решать, нужно что-то делать. Und haben versucht zu beschließen, was sie tun sollen. И в этой деревне были верующие. Und in diesem Dorf gab's auch Gläubige. И, естественно, они предложили молиться. Und selbstverständlich haben sie angeboten ein Gebet. И эта идея всем понравилась. Und diese Idee hat jeder angenommen. Даже неверующим. Sogar diejenigen, die nicht geglaubt И вот haben. Они решили собраться всей деревней. Und so haben sie beschlossen, выйти, mit dem ganzen Dorf sich zusammen zu versammeln. Выйти в поле. In das Feld hinauszugehen. И там взывать к Богу. Und dort zu Gott zu schreien. И вот они собрались, пошли. Und so haben sie sich versammelt und gingen dorthin. И один маленький мальчик. Und ein kleiner Bub, der ist immer zurückgeblieben von der Menge. Und wenn die als die Erwachsenen so auf ihn geguckt haben, haben sie sich gefragt, wieso bleibt er immer hinten? Und wie sie sich dann später erstaunt haben, hat dieser kleine Junge einen riesen Regenschirm in seine Hand gehalten. Also so wie es dann ausgesehen hat, der Junge hat nicht nur geglaubt, sondern er hat nicht einmal gezweifelt, dass es dann regnet. Wird. То есть, сомнения, очень часто бывают сомнения. Also oftmals haben wir Zweifel. Очень часто даже, к сожалению, бывает такое у христиан. Oftmals hat das auch, ist das leider auch bei den Christen so. Ты ему предлагаешь, давай помолимся за исцеление. Du bietest ihn an, komm, lass uns für die Heilung beten. А он тебе начинает рассказывать свою историю болезни. Und er fängt an, seine Krankheitsgeschichte dir zu erzählen. Вот у меня бабушка, прабабушка, дедушка, у меня все болели. Mein Opa, alle waren bereits schon krank. Это у меня в родстве. Also das habe ich in meiner Verwandtschaft. Или начинает рассказывать, о, у меня такой хороший врач. Oh, oder sie fangen zu erzählen, ich habe doch so einen guten Arzt. Он мне бесплатно таблетки выписывает. Er schreibt mir kostenlose Medikamente raus. Но послушайте, у нас есть Aber самый великий врач. Wir haben den größten Arzt. Его имя Иисус. Und sein Name ist Jesus. И ему не важно, кто у тебя болел, бабушка, прабабушка, дедушка или еще кто. Vollkommen egal, wer bei dir in der Verwandtschaft krank war, Но dein Opa, deine Oma oder sonst jemand. Он лечит любые болезни. Aber er heilt alle Krankheiten. Абсолютно бесплатно. Absolut kostenlos. Но есть одно условие. Aber es gibt eine Bedingung. Нужна вера. Man braucht den Glauben. Да, но я верю, я не получаю исцеления. Ja, aber ich glaube, aber ich bekomme trotzdem keine Heilung. Ничего, верь дальше. Mach nichts, glaube weiter. Ведь вера – это уверенность в невидимом. Denn der Glaube ist doch die Überzeugung an das, was du nicht siehst. И оно обязательно станет видимым. Und es wird auf jeden Fall sichtbar werden. Написано, что ранами Иисуса я исцелен. Denn es steht geschrieben, ich bin durch die Wunden von Jesus geheilt. Значит, так и есть. Dann ist es auch so. Я уже свидетельствовал, рассказывал о себе. Ich habe schon bezeugt und habe über mich selber erzählt. Когда мне было 20 лет, als ich 20 Jahre alt war, сейчас мне 25, also jetzt bin ich 25, oh. Шучу. Ich mache Witze. Когда мне было 20 лет, я был такой очень энергичным парнем. Also als ich so richtig jung war, war ich richtig energisch. Я сейчас такой. Also jetzt bin ich auch noch so. Так вот, я работал на пилораме. Sägewerk. Also ich bin auf einem Sägewerk gewesen. Да, работал also, там. Habe gearbeitet dort. И вот я тягал эти бревна, вот деревья. Und ich habe diese тяжелые. Stämme richtig geschleppt. И в 20 лет я уже получил травму спины. Und mit 20 habe ich bereits ein Trauma bekommen in meinem Rücken. И у меня были боли иногда такие, что я не мог ходить. Ich habe manchmal solche Schmerzen gehabt, dass ich nicht einmal laufen konnte. И вот когда я в 31 покаялся, Und als ich mit 31 zu Jesus gekommen bin, боли полностью не ушли. Also die Schmerzen kamen nicht komplett weg. Да, и они, ну, продолжались. Also sie waren больше, меньше. Also mal mehr, mal weniger waren sie da. Да, я верил, молился, за меня молились. Ich habe geglaubt, für mich wurde gebetet, ich habe für mich selbst gebetet. Aber die Schmerzen waren da. И вот в 2018 году, прошлым летом, Und letzten Sommer 2018 я поехал в библейскую школу на 3 недели, war ich für 3 Wochen auf einer Bibelschule. И когда я приехал туда, я сказал себе, Und als ich dorthin gekommen bin, habe ich selbst zu mir gesagt, Я не уеду отсюда, пока не получу исцеление. Also ich werde hier nicht weggehen, bis ich meine Heilung bekommen habe. И на третью неделю я получил полное исцеление. Und in der dritten Woche habe ich komplette Heilung bekommen. Gott sei Dank. И вот чтобы вам было понятно. Und damit das euch ein bisschen so verständlich ist. Какие боли у меня были? Also was für Schmerzen ich hatte. Вот мы на прославлении поем три песни. Also wir singen ja immer im Lobpreis ungefähr drei Lieder. Вот когда мы начинали петь уже вторую песню. Und wo wir schon zum zweiten Lied kommen. Были такие боли, что трудно было стоять. Hatte ich solche Schmerzen gehabt, dass ich Schwierigkeiten hatte zu stehen. Теперь я могу стоять хоть 10 песен. Jetzt kann ich sogar bis zu 10 Lieder da stehen. Halleluja. Вот. Поэтому нам нельзя сомневаться. Deswegen dürfen wir nicht zweifeln. Потому что сомнения рано или поздно они убьют твою веру. Denn die Zweifel werden früher oder später deinen Glauben töten. Поэтому твоя задача хранить веру. Denn deswegen deine Aufgabe ist den Glauben твоя zu bewahren. Твоя задача подогревать ее Божьим словом. Deine Aufgabe ist den Glauben zu wärmen mit dem Wort Gottes. Именно поэтому ты здесь сегодня. Genau deswegen bist du auch hier. И ты слушаешь слово, и твоя вера растет. Und du hörst das Wort und dein Glaube wächst. Ведь не зря Бог сказал Иисусу Навину. Denn es ist nicht umsonst, als Gott zum Joshua Navin gesagt hat, чтобы сия книга не отходила от уст его. Dass dieses Buch nicht von deinem Munde fernhalten soll. И второе средство укрепления нашей веры является видимый пример. Und der zweite Mittel für die Stärkung unseres Glaubens ist, видимый пример. Also sichtbare Beispiele. Как говорится, от кого с кем поведешься, того и наберешься. Wenn man so sagt, mit dem du dich abgibst, so wirst du auch sein. Когда-то в молодости я любил учиться. Also wo ich mal jung war, habe ich es geliebt zu lernen. Да, мне просто тянуло к знаниям. Also mich hat's richtig hingezogen, etwas zu wissen, etwas zu erfahren. Я пропадал в библиотеке все время. Also ich war ständig in der Bibliothek. Но когда я начал взрослеть. Aber als ich erwachsener wurde. Меня стали тянуть вот эти компании, веселые на улице, гитара, общение. Hat mich etwas anderes angezogen, also die Jungs draußen, die Gitarre, Vergnügung. Я вышел за стены библиотеки. Und so ging ich aus der Bibliothek raus. Но там все курили, выпивали алкоголь. Aber dort haben alle geraucht, haben alle getrunken. Но я это не хотел. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Да. Я думал, ну пусть себе пьют, курят, я не буду. Und ich habe mir so gedacht, die sollen sich rauchen, die sollen saufen, ich werde das nicht machen. Но прошло где-то два месяца. Aber es sind ungefähr zwei Monate vergangen. Я уже попробовал свою первую сигарету. Habe ich dann schon meine erste Zigarette probiert. Я попробовал алкоголь. Ich habe das Alkohol probiert. И в общем я стал таким же. Und im Schluss bin ich genauso geworden. То есть как бы я ни старался, я все-таки попал под это влияние. Also egal wie ich mich angestrengt habe, bin ich trotzdem unter diesen Einfluss gekommen. Поэтому очень важно. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, also unser Umfeld, welche Menschen wir um uns herum haben. И очень важно, в каком окружении ты находишься и кто является твоим примером. Und es ist wichtig, wer in deinem Umfeld ist und wer dein Beispiel ist. Когда я покаялся, принял Иисуса. Als ich mich bekehrt habe und habe Jesus angenommen. И мне очень захотелось знать его лично. Wollte ich unbedingt ihn persönlich kennenlernen. Мне очень хотелось научиться молиться. Ich wollte unbedingt beten lernen, denn das konnte ich vorher nicht. И я стал смотреть на тех, кто уже давно в церкви. Und so habe ich angefangen, auf die hinaufzuschauen, die schon lange in der Gemeinde sind. Стал заводить новые знакомства с людьми. Dann wollte ich, dann habe ich die neue Freundschaften geschlossen. Как только у меня появлялись вопросы, я бежал к своему лидеру. Und sobald ich Fragen bekommen habe, bin ich zu meinem Leiter gelaufen. Да, я доставал его своими вопросами. Ich habe ihn ständig genervt mit meinen Fragen. Но слава Богу, что у меня были такие люди. Aber Gott sei Dank hatte ich solche Menschen um mich herum. Которые помогали мне делать свои первые шаги с Богом. Die mir geholfen haben, die ersten Schritte im Glauben zu tun. Вот смотрите, Давид молится в Псалом 11, стих 2. Schau her, wie der David in dem Psalm 12, in dem Vers 2 betet. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Hilf Herr, denn die Getreue ist dahin, denn der Getreue ist dahin, die Treuen sind verschwunden unter den Menschenkindern. Смотрите, окружение Давида очень волновало его. Schau her, David hat sich wirklich Sorgen gemacht um die Menschen, die ihn umgeben. И я уверен, что Давид не общался с нечестивыми людьми. Und ich bin mir sicher, dass der David keine Gemeinschaft hatte mit den Menschen, die unrein waren, also die gottlos waren. Именно поэтому это так важно для нас, церковь. Deswegen ist es für uns als Gemeinde wichtig. Общение с братьями и сестрами. Die Gemeinschaft mit Geschwistern. Ведь именно в церкви ты можешь найти пример подражания. Denn genau in der Gemeinde wirst du ein Beispiel zum Nachahmen finden. Если ты не умеешь, не знаешь, как wenn du es nicht weißt, wenn du nicht weißt, wie du die Bibel lesen sollst, wie du beten sollst, hier kannst du hier das lernen. Und das wird deinen Glauben stärken. Also der Beispiel, dem du nachahmen kannst. Und jetzt der dritte Mittel für die Stärkung unseres Glaubens. Das ist der Glaube in der Tat, also in der, im Handeln. Вы знаете, вера нам нужна не только для того, чтобы прийти к Богу. Wisst ihr, den Glauben brauchen wir nicht nur deswegen, um zum Gott zu kommen. Наша вера должна быть в действии каждый день. Sondern unser Glaube muss immer aktiv sein, jeden Tag. Бог дает нам веру, чтобы мы могли преодолевать наши повседневные проблемы. Denn Gott gibt uns den Glauben, damit wir unsere alltäglichen Dinge bewältigen können. И именно вера в бесконечную благодать Божью помогает нам пройти эти испытания. Und genau der Glaube an die unendliche Gnade Gottes hilft uns, diese Dinge zu bewältigen im Alltag. Вы, наверное, слышали об одном парне из Австралии. Ihr habt bestimmt von diesem jungen Mann gehört aus Australien. Его зовут Ник Вуйчич. Der heißt Ник Вуйчич. Да, этот парень родился без рук и ног. Der ist geboren ohne Beine und ohne Arme. Да, но вера этого парня просто удивляет и поражает. Aber der Glaube von diesem jungen Mann, die erstaunt und да, всех, кто с ним встречается. Ja, erstaunt jeden Menschen, der ihn trifft. Но вы знаете, он таким был не от рождения. Он не был таким also от рождения. Er war nicht so gläubig vom Geburt auf. Я имею в виду, у него были сомнения. Also hatte Zweifel gehabt. У него были вопросы к Богу. Hatte Fragen an Gott gehabt. Бог, почему? Gott, wieso? Почему я и мои родители должны страдать? Wieso müssen meine Eltern und ich leiden? И вот эта искренность его сердца. Und diese Aufrichtigkeit aus seinem Herzen heraus. Я уверен, понравилось Богу. Ich bin mir sicher, dass das Gott gefallen и hat. И он ответил на эту веру. Und hat auf diesen Glauben geantwortet. И сегодня этот парень, он имеет, по-моему, два высших образования. Und heute, glaube ich, hat zwei Hochschulausbildungen. Он ездит на скейтборде. Also fährt auf einem Skateboard. У меня две ноги, две руки, я не умею. Also ich habe zwei Beine und zwei Arme und ich kann das nicht. У него жена, у него прекрасные дети. Hat wunderschöne Frau, der hat vier Kinder. Понимаете, что делает вера? Она придала ему сил. Versteht ihr, was der Glaube macht? Das hat ihm die Stärke gegeben, die Kraft. Сил действовать. Der hat ihm die Kraft gegeben, damit handelt. И это на самом деле очень яркий пример активной веры. Und es ist tatsächlich ein sehr prägnanter, sichtbarer Beispiel vom Glauben. Иакова 2:26 написано. Und in Jakobus 2:26 lesen wir: Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Вера без дел – это мертвая вера. Also Glaube ohne Werke ist ein Glaube, der tot ist. Нам необходимо быть активными. Also wir müssen aktiv sein. Вера не может по-другому. Denn der Glaube kann es einfach nicht anders. Если ты веришь, что Бог будет действовать в твоей жизни, also wenn du glaubst, dass Gott in deinem Leben aktiv sein wird und wirkt, то ты будешь говорить. Dann wirst du reden. Ты будешь говорить об Иисусе людям. Du wirst den Menschen über Jesus erzählen. Ты будешь за них молиться. Du wirst für sie beten. И Бог, видя твою веру, будет действовать. Und Gott, indem deinen Glauben sieht, wird wirken. Активная вера – это именно этот канал. Aktiver Glaube ist genau dieser Kanal, по которому приходит Божья сила. Durch das Gottes Kraft kommt. И ты видишь, как Бог действует. Und du siehst, wie Gott wirkt. И твоя вера растет. Und dein Glaube wächst. И вот знаете, некоторые люди спрашивают. Und wisst ihr, manche Menschen fragen. Как вы там исцеляете людей в церкви? Also wie heilt ihr dort die Menschen so in der Gemeinde? Может, ваш пастор колдун или экстрасенс? Vielleicht ist euer Pastor ein Extrasens oder irgendein Magier. Но такие люди на самом деле не знают Бога. Aber solche Menschen kennen tatsächlich Gott nicht. Им не знакома вера. Sie kennen den Glauben nicht. Если ты сам веришь, что Иисус умер за твои грехи, wenn du selbst glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, что он спас тебя от твоих грехов, dass dich davon gerettet смерти hat, вечной, und dass von dem ewigen Tod dich auch errettet hat, если ты имеешь эту веру в сердце своем, wenn du diesen Glauben in deinem Herzen tief drin hast, она не позволит тебе сидеть на месте, dann wird sie dir nicht erlauben, einfach so auf einem Platz rumzusitzen. Du wirst aktiv sein. Может быть, ты помолился раз, два за человека. Vielleicht hast du eins, zwei, dreimal für Menschen gebetet. Ты не увидел исцеления. Und du hast keine Heilung gesehen. Но это не должно тебя останавливать. Aber das darf dich nicht bremsen. Молитва, она никогда не бывает напрасной. Denn ein Gebet wird niemals umsonst geredet. И вот когда мы молимся, мы не видим, что там происходит. Wenn wir beten, dann sehen wir nicht, was im Herzen von diesem Menschen geschieht. Да, но я уверен, что там что-то происходит. Aber ich bin mir sicher, dass dort etwas geschieht. Мы должны быть активными. Also wir müssen aktiv sein. И останавливаясь, ты рискуешь остаться на месте. Denn wenn du stehen bleibst, riskierst du, dass du zurückbleibst. И твоя вера, она утухнет. Und dein Glaube wird langsam erlöschen. Я вот у меня еще есть короткое такое свидетельство. Also ich habe jetzt noch ein kurzes Zeugnis. Я когда уверовал, als ich geglaubt habe, у меня был еще старший брат. Habe ich noch einen älteren Bruder. Ну, он и сейчас есть. Also er ist auch noch da. И он еще не был, он also еще не уверовал. Also er war noch nicht gläubig. Он продолжал принимать наркотики. Er hat weiterhin Drogen genommen. Конечно, я ему говорил. Natürlich habe ich ihm über Jesus erzählt. Конечно, я ему говорил, что есть выход. Natürlich habe ich ihm erzählt, dass es einen Ausweg gibt. Но он меня не хотел слушать. Aber er wollte absolut nicht hören. Только я начинал об этом говорить. Sobald ich anfing darüber zu reden. Он говорил мне просто молчи, hat если mir gesagt, еще раз скажешь. Halt einfach deinen Mund, wenn du das nochmal mir sagst. То вообще уходи отсюда. Dann geh einfach weg von hier. Но я продолжал молиться. Aber ich habe weiterhin für ihn gebetet. Я верил. Ich habe geglaubt, потому что написано в слове. Denn es steht geschrieben im Wort. Ты, спасется и весь твой дом. Du wirst gerettet und es wird dein ganzes Haus gerettet werden. Однажды на богослужении здесь в воскресенье. Und sogar hier im Gottesdienst am Sonntag. Бог проговорил через пастора. Und Gott hat durch den Pastor gesprochen. Я слышу твои молитвы. Ich höre deine Gebete. Не останавливайся. Hör nicht auf. И ты увидишь Bleib nicht stehen. Ты увидишь чудеса. Und du wirst die Wunder sehen. И ровно через месяц. Und genau nach einem Monat. Мой брат попал в реабилитационный центр, kam mein Bruder in das Reha-Zentrum, wo er sich bekehrte. Слава Богу. Gott sei Dank. Поэтому я хочу вас сегодня смотивировать. Deswegen möchte ich euch heute motivieren. Чтобы вы не останавливались в своих молитвах. Damit ihr nicht aufhört und nicht stehen bleibt in euren Gebeten. Может быть, мы не видим сейчас каких-то продвижений, сдвигов. Vielleicht sehen wir jetzt keine Veränderungen. Но это не значит, что все напрасно. Aber es bedeutet nicht, dass es alles umsonst ist. Придет время. Es kommt die Zeit. И ты увидишь плоды своей молитвы. Und du wirst die Früchte deines Betens sehen. Вера Богу не подведет тебя. Denn dein Glaube an Gott wird dich nicht im Потому Stich lassen. Бог, он верный Бог. Denn Gott ist ein treuer Gott. Если он сказал, wenn er gesagt hat, спасешься ты, спасется весь твой wirst дом. Wirst du gerettet, dann wird dein ganzes Haus gerettet Значит, werden. Так и будет. Dann wird das auch so sein.